Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 7. Süße Gastfreundschaft. Mühsam waren die vier Hobbits den Irrwegen des alten Walds entkommen. Doch draußen war die Gegend nicht weniger verwunschen. Schläfrigkeit drang aus dem Boden, kroch ihnen in alle Poren und lähmte jeden ihrer Schritte. Gegen Schlaf ankämpfend, schleppten sie sich auf dem Pfad am Ufer des Flüsschens Weidenwinde dahin, und das betäubende Summen der Fliegen legte sich wie eine weiche Decke sanft auf ihre Sinne. Sie sahen eine große, weißblättrige Weide, in deren Stamm breite Spalten klafften. Die vor dem hellen Himmel flatternden Blätter blendeten sie. Plötzlich kippte Frodo vornüber und blieb im Gras liegen. Merry und Pippin schleppten sich noch ein Stück, ehe sie sich mit dem Rücken an den Weidenstamm setzten. Sie sahen zu den silbergrauen Blättern hinauf, dann war es ihnen, als hörten sie beruhigende Worte von Wasser und Schlaf, und die Augen fielen ihnen zu. Nur Sam kämpfte gegen die Müdigkeit und es gelang ihm, die Augen offen zu halten. Ja? Ja? Was ist mit euch? Ich muss zum Wasser. Bleibt da. Ich muss zum Wasser. Geht nicht weg, Herr. Ich muss. Was torkelt ihr so? Ist euch nicht gut? Ich muss zum Wasser. Herr! Herr! Hier! Herr! Meine Hand! So halte ich euch doch an meinem Bein fest! Sam, Hilfe! Festhalten! Meine Hilfe! Ja. So ist es gut. Ja. Ja. Ja. Kommt her! Sam! Weißt du, dieser verdammte Baum, er hat mich hineingeschoben! Ja, ja. Diese dicke Wurzel schob mich einfach hinein. Ach, Herr, du wirst geträumt haben, Herr. Was ist mit Merry und Pippin? Sie gingen auf die andere Seite des Baumes. Pippin war verschwunden. Der Spalt, vor dem er gesessen hatte, war jetzt völlig verschlossen. Merry war ebenfalls gefangen. Ein zweiter Spalt hatte sich über seinem Leib geschlossen. Seine Beine lagen draußen, aber alles andere war drinnen, in einer dunklen Höhle. Und ihre Ränder griffen zu wie eine Zange. Wir müssen auf die Ränder schlagen. Nimm einen Stein. Hast du das gehört, Herr? Der lacht uns aus, dieser verfluchte Baum. Haben wir eigentlich eine Axt in unserem Gepäck? Ich habe nur ein kleines Beil für Brennholz mitgenommen. Das wird kaum helfen. Aber mit Feuer. Mit Feuer könnten wir etwas ausrichten. Könnten wir, aber wir könnten es auch schaffen, die beiden da drin lebendig zu rösten. Wenigstens könnten wir versuchen, dem Baum weh zu tun oder Angst zu machen. Wenn du sie nicht freigibst, hack ich dich um. Und wenn ich dich abnagen müsste. Sam, wo rennst du hin? Zunderbüchsen und das Beil holen. Sammle du inzwischen trockenes Gras und kleine Zweige, Herr. Rasch sammelten sie Gras und Blätter und Borkenstückchen und machten einen Haufen von kleingebrochenen Zweigen und zerhackten Stöcken. Diese schichteten sie gegen den Stamm an der Seite des Baumes, die den Gefangenen entgegengesetzt war. Kaum hatte Sam einen Funken in den Zunder geschlagen, da entzündete sich alles und ein Flammenstoß und Rauch stieg auf. Es brennt! Es brennt! Es brennt! Die Zweige knackten. Kleine Feuerzungen leckten an der trockenen, eingekerbten Rinde des Weidenbaumes. Ein Zittern durchlief ihn, die Blätter oben zischten vor Schmerzen. Mach es aus! Mach es aus! Mach es aus! Sam, was machen wir jetzt? Sam! Zu Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Helft uns doch! Hilfe! Leute, lautet Hilfe! Frodo blieb stehen und lauschte. Sam hat ihn eingeholt und stand jetzt an der Seite seines Herrn. Das Feuer ist aus. Aber was machen wir jetzt? Still! Der Wind legte sich. Die Bäume hatten sich beruhigt. Und auf einmal erschien über dem Schilf, den Weg entlang hüpfend, ein alter, schäbiger Hut mit einem hohen Hutkopf. Und eine lange blaue Feder steckte im Band des Hutes. Mit einem weiteren Hopser kam ein Mensch in Sicht. Wenigstens schien es so. Jedenfalls war er zu dick und zu schwer für einen Hobbit, wenn auch nicht lang genug für einen von den großen Leuten, obschon er Lärm genug für einen machte, wie er so in gelben Stiefeln auf seinen dicken Beinen angestapft kam und durch Gras und Schilf stürmte wie eine Kuh, die zur Tränke will. Er hatte einen blauen Mantel an und einen langen braunen Bart. Seine Augen waren blau und strahlend und sein Gesicht rot wie ein reifer Apfel, aber zerknittert von 100 Lachfalten. In den Händen trug er auf einem großen Blatt, wie auf einem Tablett, ein kleines Häufchen weißer Wasserlicht. Helft uns, guter Mann. Immer mit der Ruhe. Was ist denn, meine kleinen Burschen? Wo wollt ihr denn hin? Ihr schnauft ja wie die Blase. Meine Freunde, Sie sind in der Weide gefangen. Doch, pass auf! Zerdrück mir meine Lilien nicht. Ich bin Tom Bombadil. Was hast du da gesagt? Er hat gesagt, Herr Merry wird gerade in einem Spalt zerquetscht. Was? Der alte Weidenmann. Nichts Schlimmeres als das. Das kann rasch bereinigt werden. Ich kenne die Melodie für ihn. Alter grauer Weidenmann. Na sowas. Ich werde ihm das Mark erstarren lassen, wenn er sich nicht benimmt. Ich werde ihm seine Wurzeln wegsingen. Was er wohl jetzt macht. Er lauscht an der Weide. Er singt sie an. Wirklich. Jetzt schlägt er den Baum. Du lässt sie jetzt wieder heraus, alter Weidenmann. Was ist dir denn eingefallen? Iss Erde, trink Wasser, geh schlafen. Bombardier spricht zu dir. Pippin? Mary! Pippin! Pippin! Sie leben noch! Sie leben! Danke! Danke! Vielen Dank! Seid ihr verletzt? Mein Bauch. Ein bisschen eingeklemmt ist er, aber es geht schon wieder. Und du, Pippin? Meine Augen müssen sich erst wieder ans Licht gewöhnen. Frodo! Meine kleinen Burschen, ihr werdet jetzt alle mit mir nach Hause kommen. Der Tisch ist gedeckt. Goldbeere, meine Holde, wartet schon. Keine Widerrede. Folgt mir so rasch ihr könnt. Ja, aber die Ponys. Hopp, das Gepäck. Lauf mir nach, längs der Weidenwind. Beeilt euch, er springt davon. Euch nach Haus, folget ihm geschwinde. Es war schwierig, Tom zu folgen. Seltsame Geräusche zogen durch die Binsen. Schaute man zum Abendhimmel, erblickte man knotige, sonderbare Gesichter. Sie hatten das Gefühl, durch einen unheilvollen Traum zu taumeln. Gerade als sie merkten, dass sie wieder müde wurden, sahen sie weiße Gischt, einen Wasserfall. Dann hörten die Bäume auf und der Fluss plätscherte lustig und schnell an ihrer Seite. Das Gras wurde weich und kurz. Und plötzlich sahen sie auf einer Kuppe die Lichter eines Hauses funkeln. Dong, long, dongelong, springt ihr kleinen Leute. Hobbits, Ponys kommt heran, ja, die ganze Meute. Immer höher ging es den Hang hinauf und dem Lichte entgegen. Aus einer Tür, die sich öffnete, ergoss sich ein breiter, gelber Strahl. Trockenheide, lichtem Grün zarter junger Blätter, Schilfrohr am dunklen Teich. Lilien auf dem Weiher singt vom Kind der Wasserfrau und Tom und Tom und Tom und Tom, dem treuen Freier. An der Rückwand des Raumes saß eine Frau. Ihr langes, goldblondes Haar wallte ihr über die Schultern. Ihr Gewand war grün, grün wie junges Schilf, durchwirkt mit Silber wie Tauperlen. Und ihr Gürtel war aus Gold, geformt wie eine Kette aus Schwertlilien und besetzt mit blauen Vergissmeinnichtknospen. Zu ihren Füßen standen große Steingutschalen, in denen Wasserlilien schwammen, sodass es aussah, als throne sie inmitten eines Teiches. Kommt, ihr Lieben, kommt her, lacht und seid fröhlich. Ich bin Goldbeere, Tochter des Flusses. Fürchtet euch nicht, denn heute Nacht seid ihr unter Tom Bombadils Dach. Goldbeere, meine schöne Herrin. Ist das Abendbrot fertig? Ich sehe gelben Rahm, Honigwaben, weißes Brot und Butter, Milch, Käse, grüne Kräuter und reife Beeren. Es dauerte nicht lange, da saßen die Hobbits, gewaschen und erfrischt, am Tisch, zwei an jeder Seite, während Goldbeere und der Meister an den beiden Enden saßen. Es war ein ausgedehntes Mahl. Obwohl die Hobbits so viel aßen, wie nur ausgehungerte Hobbits essen können, mangelte es an nichts. Das Getränk in ihren Humpen schien klares, kaltes Wasser zu sein, doch stieg es zu Kopf wie Wein. Schließlich räumten Goldbeere und Tom den Tisch ab. Die Gäste wurden in Sessel vor einen brennenden Kamin gesetzt und erhielten jeder einen kleinen Schemel für die Füße. Bald darauf nahm Goldbeere ein Licht und ging zu Bett. Schließlich sprach Frodo in die Stille vorm leise knackenden Kamin. Habt ihr mich Hilfe rufen hören, Meister? Oder war es nur der Zufall, der euch in jenem Augenblick herbeibrachte? Nein, ich habe nichts gehört. Ich war mit Singen beschäftigt. Bloßer Zufall brachte mich dorthin, wenn du es Zufall nennst. Ich hatte es nicht geplant, obwohl ich auf euch wartete. Wer ist der Weidenmann? Ein gewaltiger Sänger. Und es ist schwer für kleine Leute, aus seinem listenreichen Irrgarten zu entkommen. Meister, erzählt uns vom Weidenmann. Nein, bitte nicht. Nicht jetzt, vorm Schlafengehen. Das kann ich gut verstehen. Jetzt ist die Zeit zum Ruhen. Manche Dinge sind nicht gut zu hören, wenn die Welt im Schatten liegt. Ihre Matratzen und Kissen waren daunenweich. Und die Decken aus weißer Wolle. Kaum hatten sie sich ausgestreckt, da schliefen sie schon ein. Als sie am folgenden Morgen nach einer Nacht voller Träume erwachten, regnete es. Und Frodo war im Grunde seines Herzens froh, weil das Wetter ihren Aufbruch verzögerte. Tom lud sie zum Bleiben ein. Heute ist Goldbeeres Waschtag. Und ihr Herbst großreine machen. Zu nass für Hobbits. Sie sollten ausruhen, solange sie können. Ein guter Tag für lange Erzählungen. Vom alten Wald, dem Hochmütigen und Bösen, von den großen Hügelgräbern, den Steinkreisen auf den Bergen und von Königen und Siegen und Niederlagen, Festungen und Kämpfen. Den Hobbits schauderte es, als er von den Grabunholden erzählte. Sie lebten auf jenen Bergen, die sie durch die Fenster von Tom Bombadils Haus sehen konnten. Wer seid ihr, Meister? Wie? Was? Du weißt meinen Namen nicht? Das ist die einzige Antwort. Ich bin der Älteste. Merkt euch meine Worte. Tom war hier vor dem Fluss und vor den Bäumen. Tom erinnert sich an den ersten Regentropfen. Und die erste Eichel. Er war hier vor den Königen und den Grabunholden. Als die Elben wegzogen, war Tom schon hier. Zeige mir deinen kostbaren Ring, Frodo. Zu seiner eigenen Verblüffung zog Frodo den Ring hervor, löste ihn vom Kettchen und gab ihn Tom. Der steckte ihn sofort auf die Spitze seines kleinen Fingers. Sieh doch, Frodo. Er wird nicht unsichtbar. Hier, da hast du deinen Ring zurück. Frodo sah sich seinen Ring genau an. Es war derselbe Ring. Um sich zu vergewissern, zog er ihn über. Frodo, wo bist du? Hey, Frodo, Tom Bombadil ist nicht blind. Nimm deinen Ring ab. Deine Hand ist hübscher ohne ihn. Tom muss euch den Weg weisen, damit ihr nicht in die Irre geht. Hört mir zu. Morgen früh, wenn ihr aufbrecht, geht genau nach Norden. Lasst euch nicht mit alten Steinen oder kalten Unholden ein und späht nicht in Häuser, sofern ihr nicht standhafte Leute seid und eure Herzen nie schwach werden. Und jetzt sprecht mir diesen Vers nach, der euch vielleicht Hilfe in Gefahr und Missgeschick sein wird. He, Tom Bombadil, Tom Bombadonne, hör den Ruf, eile her bei Feuer, Mond und Sonne, komm bei Wasser, Wald und Flur, steh uns nun zur Seite, komm bei Weide, Schilf und Ried, aus der Not uns leite. Also wiederholt das jetzt alle. He, Tom Bombadil, Tom Bombadonne, hör den Ruf, eile her bei Feuer, Mond und Sonne. Komm bei Wasser, Wald und Flur, steh uns nun zur Seite. Komm her bei Schweide, Schilf, bei Weide, Schilf und Ried aus der Not. Am nächsten Morgen verabschiedeten sie sich von Tom und Goldbeere. Meine lieben kleinen Freunde, passt gut auf euch auf. Der blassblaue Himmel wölbte sich über ihnen. Sie holten tief Luft und hatten das Gefühl, dass ein Sprung und ein paar kräftige Schritte sie hinbringen würden, wo immer sie auch hin wollten. Gegen Mittag kamen sie zu einem Berg, dessen Gipfel breit und eben war, wie eine flache Untertasse mit einem grünen, aufgebogenen Rand. Herr, seht doch, die zackigen Zähne dort. Das werden die Grabhügel sein, von denen uns Tom erzählt hat. Es wird kalt. Ja, und der Nebel steigt. Kommt, lasst uns absteigen und etwas essen. Der Nebel kriecht herauf. Als wollte er uns einschließen. Dann lieber weg hier. Ja, Herr. Ja! Merkwürdig. Eben schien auch die Sonne. Der Nebel zog sich an den Wellen empor und hoch über sie weg, bis er ein Dach wurde. Sie waren eingeschlossen in einer Nebelhalle, deren Mittelsäule der senkrechte Stein war. Das ist eine Falle, Frodo. Vorsichtig tasteten sie sich voran. Plötzlich sah Frodo eine Lücke im Nebel, das Nordtor der Gräberhöhen. Folgt mir! Da müssen wir durch! Er ritt auf zwei gewaltige, aufrecht stehende Steine zu. Schon war er hindurch. Und da schlug die Dunkelheit über ihn zusammen. Sam! Pippin! Merry! Kommt her! Kommt her! Warum bleibt ihr nicht bei mir? In dem Moment wieherte das Pferd laut auf und warf ihn ab. Er wurde von Angst gepackt und rannte zurück an den Steinen vorbei und schrie wild nach seinen Kameraden. Wo seid ihr? Das Pony war im Nebel davongesprungen. Er glaubte aus einiger Entfernung einen Schrei zu hören. He, Frodo, he. Es war im Osten zu seiner Linken. Er stürzte dem Schrei nach und es ging bergauf, wie er merkte. Wo seid ihr? Pippin, Sam, Merry! Es war kalt und der Wind begann zu wehen. Der Nebel zog in Fetzen an ihm vorbei, wurde aufgerollt und ein dunkles, schwarzes Gebilde, ein großes Hügelgrab, kam in Sicht. Wo seid ihr? Hier. Ich warte auf dich. Nein. Die Stimme war kalt und schien aus dem Boden zu kommen. Frodo wurden die Knie weich und er fiel zu Boden. Eine hohe, dunkle Gestalt beugte sich über ihn, dann wurde er gepackt. Die eisige Berührung ließ ihn erstarren.